Okay, Lord Jesus, thank you for this evening. Herr Jesus, danke für heute Abend. And please bless these words. Und segne bitte diese Worte. In your name. In deinem Namen. Amen. Amen. Okay, we're going to continue and we're going to close the series tonight on the Da Vinci Code. Wir wollen heute fortfahren und diese Serie abschließen heute über den Da Vinci Code. We are decoding the Da Vinci Code. Und wir dekodieren, entschlüsseln den Da Vinci Code. The Da Vinci Code is a novel that came out in 2003. Da Vinci Code ist ein Roman, der 2003 veröffentlicht wurde. And any good novel is based on history. Und jeder gute historische Roman basiert auf historischen Tatsachen. Though its characters are fictional. Obwohl die Charaktere erfunden sind. Problem with this novel. Das Problem mit diesem Roman ist, dass 80% of the history is fabricated. Ist folgendes, dass eben 80% der historischen Fakten erfunden sind. It's not even inaccurate, nicht einmal ungenau. Because you can be inaccurate and try to be accurate, denn man kann ja ungenau sein und versuchen, es so genau wie möglich zu machen. But this is fabricated. Aber das ist erfunden. 80%. 80%. It's as bad as saying that. You know, if they put a book out about Austria. Also es wäre so schlimm, wie wenn man über Österreich ein Buch herausbringen würde. What are one of Mozart's famous pieces? Do you know one? The Kleine Nachtmusik. Ja. It would be like they write a book about Vienna. Also zum Beispiel, sie schreiben ein Buch über Wien. It's sent all over the world. Es wird weltweit verschickt. 40 million copies. 40 Millionen Mal verkauft. And in the book it says that the truth about the Kleine Nachtmusik. Und da steht eben drin, dass die Wahrheit über die Kleine Nachtmusik. Is that it was really written by Arnold Schwarzenegger. Dass sie eigentlich von Arnold Schwarzenegger geschrieben wurde. And that's the truth. Und das ist die Wahrheit. And the Austrians have covered this whole thing up. Und die Österreicher haben das vertuscht die ganze Zeit. Because Mozart was this big phony. Weil Mozart dieser große Betrüger war. And that wouldn't even be as bad as this book. Und das wäre nicht einmal so schlimm wie das, was in diesem Buch steht. That's how bad this book is. So schlimm ist es. It, you know, and it grieves to the core. Und es betrübt wirklich also bis ins Herz hinein. But it's also an opportunity for the church. Aber es ist auch eine Gelegenheit für die Gemeinde, to speak the truth. Die Wahrheit zu sprechen. Because a lot of people are asking questions now. Weil viele Menschen jetzt Fragen stellen. So let's take advantage of the opportunity. Und wir wollen eben diese Gelegenheit erfassen. Last week we talked about the value of women. Letzte Woche haben wir über den Wert der Frau gesprochen. And we answered the question, was Jesus married? Und wir haben die Frage beantwortet, ob Jesus verheiratet war. He was not married. Er war nicht verheiratet. There's not a trace of anything historically that indicates Jesus was married. Es gibt also keine Spur von historischer Tatsache, dass er je verheiratet war, though the book claims he was. Obwohl das Buch das behauptet. Two weeks ago we talked about the reliability of the New Testament. Und vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, wie vertrauenswürdig das Neue Testament ist. And studying the reliability of the four Gospels. Und wenn man das studiert, die Vertrauenswürdigkeit der vier Evangelien. I look at my Bible totally different. I mean, like a lot different now. Also nachdem ich das gemacht habe, sehe ich meine Bibel mit ganz anderen Augen. I have such a conviction that I'm holding historical documents in my hand. Ich habe so eine Sicherheit, dass ich historische Dokumente in Händen halte. I mean, I always knew that, but something I just am so enjoying it now. Ich habe das immer schon gewusst, aber jetzt genieße ich es umso mehr. Like wow. So we were talking about how the four Gospels went right back to the time of the eyewitnesses. Also wir haben darüber gesprochen, wie die vier Evangelien direkt in die Zeit der Augenzeugen zurückreicht. Und diese anderen sogenannten Evangelien tun das nicht. Die sind aus dem 2. und 3. Jahrhundert. So tonight our message is based on these four Gospels. Also unsere Botschaft heute Abend beruht auf diesen vier Evangelien. And tonight our message is, was Jesus the Son of God? Und die Botschaft ist, war Jesus der Sohn Gottes? And if he was the Son of God, what is it? What does it mean for us? Und wenn er der Sohn Gottes war, was bedeutet das für uns? Now the Da Vinci Code says this. Also in dem Buch Da Vinci Code, it claims, wird Folgendes until behauptet. Until the year 325 after Christ. Bis zum Jahr 325 nach Christus. Jesus was viewed by his followers as a mortal prophet. Wurde Jesus von seinen Nachfolgern als sterblicher Prophet betrachtet. Absolute fabrication. Das ist eine reine Erfindung. Absolute lie. This is not true. Eine völlige Lüge, diese Behauptung. Number two, it states, someone in the movie says, my encyclopedia confirms that it was not until 325. Und der, in dem Film wird behauptet, also da sagt jemand, dass er sagt wörtlich, meine Enzyklopädie confirms, bestätigt, dass es bis zum Jahr 325 It was not until 325 that the church confirmed the deity of the Son. Also erst im Jahr 325 bestätigt die Kirche, die junge Kirche, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Absolute fabrication. Auch eine reine Erfindung. It continues. Und es fährt fort. Any gospels that describe earthly aspects of Jesus' life. Also jedes Evangelium, das die irdischen Aspekte des Lebens Jesu beschreibt, had to be omitted from the New Testament. Musste aus dem Neuen Testament ausgelassen werden. This is what they say Constantine did. Und das, sie sagen, dass Konstantin das getan hätte, Kaiser Konstantin. It was exactly the opposite. Und es war aber genau umgekehrt. The four Gospels speak about Jesus' human life. Die vier Evangelien sprechen über das irdische Leben Jesu. The other Gospels that were omitted, die anderen Evangelien, die gnostischen, die weggelassen said wurde, that Jesus was a phantom. Haben behauptet, dass Jesus ein Phantom he war. Did not suffer on the cross. Dass er nicht gelitten hat am Kreuz. It was only an appearance of Jesus, es war nur eine Erscheinung von Jesus, that Jesus actually was not even on the cross, dass Jesus eigentlich gar nicht am Kreuz war, but was in the spirit laughing at everyone who was watching this appearance of him to die on the cross. Sondern geistlich anwesend war und alle ausgelacht haben, die diese Erscheinung Jesu gesehen haben, wie sie gekreuzigt wird. The Gnostic Gospels denied the humanity of Christ. Die gnostischen Evangelien haben die das Menschsein Jesu verleugnet. In the first centuries, this was the whole attack against Christianity. Und in den ersten Jahrhunderten war das also die ganze Angriffsfläche gegen okay, das Christentum. He was the Son of God, okay, er war der Sohn Gottes. But he was not a man. Aber er war kein Mensch. Today, it's the opposite. Und heute ist es genau umgekehrt. What do the Jehovah's Witnesses believe? Was glauben die Zeugen Jehovas? And the Mormons? Und die Mormonen? Jesus was only a man. Jesus war nur Mensch. Back then, damals, Jesus was not a man. Damals hat man behauptet, Jesus war kein Mensch. Today he was only a man. Und heute ist er eben nur ein Mensch. But he was both God and man. Aber er war beides, Gott und Mensch. And this is what we want to talk about today and how it applies to us. Und darüber möchte ich heute sprechen und wie das für uns anwendbar ist. So I want you to turn with me to Matthew chapter 26. Ich möchte, dass ihr mit mir ins Matthäus-Evangelium geht, and Kapitel 26. Also Matthew chapter 16. Also Matthäus 26 und 16. Now in Matthew 1, verse 23, in Matthäus 1, 23, it says, and he shall be called Emmanuel. Steht, er soll Emmanuel genannt werden. That is, God with us. Das bedeutet, Gott mit uns. God with us. Isaiah 9, 6, Jesaja 9, Vers 6, written 700 years before Christ. 700 Jahre vor Christus geschrieben. A son, a child shall be born. Ein Kind wird geboren werden. A son shall be given. Ein Sohn wird gegeben werden. The government shall be upon his shoulders. Die Regierung wird auf seiner Schulter ruhen. And he will be called wonderful. Und man wird ihn nennen wunderbar. Counselor. Ratgeber. Mighty God. Mächtiger Gott. Eternal Father. Ewiger Vater. Prince of Peace. Prinz des Friedens. I once had a Jehovah's Witness come to my door. Es kam mal ein Zeuge Jehovas an meine Tür. And I said, oh, yeah. She says, yes, I'm a Jehovah's Witness. Und sie hat gesagt, ich bin Zeuge Jehovas. And I said, yeah, I'm a believer. Und sie hat gesagt, ja, ich bin ein Gläubiger. And then she immediately said, who do you believe Jesus was? Und die erste Frage, die sie gestellt hat, war, wer glauben Sie, wer Jesus war? I said, he was the Son of God. Und ich habe gesagt, er war der Sohn Gottes. And she says, he was not. Und sie hat geantwortet, das war er nicht. And I said, answer me this question. Und ich habe gefragt, beantworten Sie mir diese eine Frage. Why did the wise men worship him? Warum haben die Weisen bei seiner Geburt ihn angebetet? As a child. Als Kind. She said they didn't. They only thanked him. Das haben sie nicht getan. Sie haben ihm nur gedankt. I said, really? Ich habe gesagt, wirklich? I said, I have a Greek Bible right there in my room. Ich habe eine griechische Bibel da hinten in meinem Zimmer. I will go get it. Ich gehe sie jetzt holen. And when I show you the Greek word is worship, und wenn ich Ihnen zeige, dass das griechische Wort anbeten bedeutet, will you believe that he's the Son of God? Werden Sie dann glauben, dass er der Sohn Gottes ist? And she left. Und sie ist weggegangen. It's an issue of the heart. Es ist eine Einstellung des Herzens. Jesus being God's son affects everything about what we believe. Jesus, dass er der Sohn Gottes war, beeinflusst alles, was wir über ihn glauben. Now in Matthew chapter 16, the Lord asks his disciples a question. Und in Matthäus 16 fragt der Herr seine Jünger eine Frage. Who do men say that I am? Wer sagen die Leute, dass ich bin? Well, some say Jeremiah. Manche sagen Jeremia. Some say Elijah. Manche sagen Elia. Some say John the Baptist. Manche Johannes der Täufer. And the Lord said, und der Herr sagte, who do you say that I am? Wer sagt ihr, wer ich bin? In verse 16, Simon Peter answered, und in Vers 16 antwortete Simon Petrus, you are the Christ, du bist Christus, the Son of the living God. Des lebendigen Gottes Sohn. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, but by my Father in heaven, sondern mein Vater im Himmel. And I tell you that you are Peter, und ich sage dir auch, du bist Petrus, Petros. And on this rock, Petra, I will build my church. Und auf diesen Felsen, Petra im Griechischen, will ich meine Gemeinde bauen. And the gates of hell will not overcome it. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. That Petra in the feminine, dieses Petra im Feminin, is the statement that he is the Son of God. Bedeutet, dass er der Sohn Gottes ist. And the church is built on this reality. Und die Gemeinde ist auf diese Realität gebaut. And we could say that unless I receive Jesus as the Son of God. Und wir könnten sagen, wenn ich Jesus nicht als Sohn Gottes annehme. And we will see as we continue in the message. Und wir werden das sehen im Laufe der Botschaft. I'm not part of the church. Dann bin ich nicht Teil der Gemeinde. And we could also say to the degree that I am not mature in understanding this. Und wir könnten auch sagen, in dem Ausmaß, wie ich unreif bin und das nicht verstehe, I'm not going to experience church life. Im gleichen Ausmaß werde ich das Leben der Gemeinde nicht erfahren. Now go to Matthew 26 for a moment. Und geht mal ins zu Matthäus 26. I also talked to someone on the street. I think a Mormon or somebody. Und ich habe auch einmal mit jemandem auf der Straße gesprochen. Ich glaube, er war Mormone. And they said to me, Jesus never said he was the Son of God. Und die haben gesagt, Jesus hat nie behauptet, er sei der Sohn Gottes. Only other people said it, but he never said it. Nur andere Leute haben das behauptet, aber er selber hat es nie gesagt. It's not true. Das stimmt nicht. We will read it right here. Wir werden es hier lesen. Now Jesus is before the high priest. Jesus ist hier vor dem Hohepriester. He's being accused of everything. Er wird allen möglichen Dinge angeklagt. But he is silent. Aber er ist still. And it's totally frustrating the high priest. Und das frustriert den Hohepriester sehr. So the high priest has this idea. Also hat der Hohepriester diese Idee. He's going to get right to the issue. Also er wird jetzt wirklich das Kern, den Kern der Sache ansprechen. And he is going to charge Jesus by oath under to the living God. Und er wird Jesus herausfordern unter Eid dem lebendigen Gott auszusagen und wird ihm eine Frage stellen. And here it is, in verse 63. In Vers 63. The high priest said to him. Der Hohepriester sprach zu ihm. I charge you under oath. Ich by the living God. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Now Jesus has to answer this question. Und Jesus muss diese Frage beantworten. By law he has to answer. Durch das Gesetz muss er Antwort geben. Tell us, if you are the Christ. Sag uns, ob du der Christus bist. The Son of God. Der Sohn Gottes. Now before we read the answer. Und bevor wir die Antwort lesen. Mark also gives us a version of what Jesus said. Müssen wir bedenken, dass Markus Evangelium auch eine Version der Antwort Jesu wiedergibt. Und wenn man die zwei zusammenfügt, dann hat man die komplette Antwort des Herrn. The Gospels don't give every detail about everything. Jedes Evangelium gibt nicht jedes Detail in jeder Sache. And I'm sure when Matthew read Mark's account, which was written first, und ich kann mir vorstellen, dass also als Matthäus das Markus Evangelium gelesen hat, das zuerst geschrieben wurde, a shorter version, es ist einfach nur eine gekürzte Version, he put a few details in, hat er noch ein paar Details dazu hinzugefügt. And the Lord's answer is this. Und Jesus sprach zu ihm, it is as you say. Du sagst es. And then Mark puts this little thing in. Und Markus schreibt noch dazu, I am. ich bin's. And it was the same wording, I am. Und es ist die gleiche Phrase, ich bin. That he was almost stoned for in John 8. Für die er fast gesteinigt wurde in Johannes Kapitel 8. When they were talking about Abraham. Als sie über Abraham sprachen. And the Lord said, Abraham saw my day. Und der Herr gesagt hat, Abraham sah meinen Tag. And they said, you're not even 50 years old and you saw Abraham. Und sie haben gesagt, du bist nicht mal 50 Jahre alt und sagst, du hast Abraham gekannt. And he said, before Abraham was. Und er hat gesagt, ehe Abraham war, I am. Bin ich. And when he said that, they picked up stones to kill him. Und als er das sagte, haben sie Steine aufgehoben, um ihn zu töten. Because I am is the name of God. Weil ich bin, ist der Name Gottes. In Exodus 3:14. In 2. Mose 3:15. And he uses it here again. Und er verwendet es hier wieder. It is as you say. Es ist so, wie du sagst. I am. Ich bin's. Wow. And what did they do? Und was haben sie gemacht? 65. In Vers 65. Then the high priest tore his clothes and said, he has spoken blasphemy. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert. Why do we need any more witnesses? Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Look, now you have heard the blasphemy. What do you think? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. And they answered, he is worthy of death. Und sie haben geantwortet, er ist des Todes schuldig. On what charges was Jesus crucified? Aufgrund welcher Anschuldigungen wurde Jesus gekreuzigt? On the charge that he said, I am God. Verurteilt, weil er gesagt hat, ich bin Gott. Was he? War er's? According to the scriptures? In entsprechenden Schriften. John chapter 1, turn there with me very quickly. Johannes Kapitel 1, blättert kurz mit mir dorthin. Now John writes this gospel around the year 85 to 90. Johannes schreibt dieses Evangelium circa um das Jahr 85 bis 90 nach Christus. Er ist ein alter Mann. The other gospels are written about 30 years earlier. Die anderen Evangelien sind circa 30 Jahre früher geschrieben. He is writing in the face of attack from Gnosticism against the church. Und er schreibt also im Angesicht der Angriffe des Gnostizismus gegen die Gemeinde, right, who claimed that Jesus was only a phantom. Die eben behauptet haben, dass Jesus nur ein Phantom sei. Now watch verse 1. In the beginning was the Word. Vers 1. Im Anfang war das Wort. In the beginning. Im Anfang. Before anything existed. Bevor irgendetwas existiert hat. Was the Logos. War Logos. Number 1. Erstens. Number 2. And it was the Logos, the Word was with God. Und das Wort, Logos, war bei Gott. And the Word itself was God. Und Gott war das Wort. Verse 3. Through him all things were made. Vers 3. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Without him nothing was made that was made. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht and in ist. Verse 14, und Vers 14. The word became flesh. Und das Wort ward Fleisch. Now with this statement John puts an arrow right through the heart of Gnosticism. Und mit dieser Aussage schießt Johannes einen Pfeil durch das Herz des Gnostizismus. Perfect shot. Ein perfekter Schuss. Look at this. The word became flesh. Und das Wort ward Fleisch. And made his dwelling among us. Und wohnte unter uns. Wow. We can continue with that. We won't. Now, I want to start to close, but I want you to go to one more portion. Ich möchte, dass noch einen Textabschnitt aufschlagen. Land this airplane soon. Okay, Acts chapter 20. Apostelgeschichte 20. And starting with verse 27. Now, I'm going to read a verse here that is going to really bless us. Ab 27 werde ich lesen. Und dieser Vers wird uns wirklich segnen. And you will see how this whole thing applies to our lives. Und ihr werdet erkennen, wie diese ganze Sache unser Leben in unserem Leben anwendbar ist. And why the Lord would say, upon this rock I will build my church. Und warum der Herr gesagt hat, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Starting with verse 27, but the phrase is at the end of verse 28. Ich fange mit 27 an, aber die Phrase ist am Ende von Vers 28. For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der ich euch als in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen. Yeah, here it comes. Be shepherds of the church of God. Zu weiden die Gemeinde Gottes, die er... Be shepherds. Seid Bischöfe, seid Hirten of the church of God. Der Gemeinde Gottes. Whose church is it? It's God's. Wem gehört die Gemeinde? Sie gehört Gott. Which he, welcher er, God, nämlich Gott, bought, erkauft hat, with durch his own blood. Durch sein eigenes Blut. Is that unbelievable? Ist das nicht unglaublich? God purchased the church. Gott hat die Kirche gekauft. With his own blood. Mit seinem eigenen Blut. Wow. We are not redeemed today. Wir sind nicht erlöst with heute. The blood of some prophet. Durch das Blut irgendeines Propheten. Or like some of these groups teach that Jesus was an angel. Oder wie einige Gruppierungen lehren, durch einen Engel. We are not purchased with the blood of an angel or the blood of a person. Wir sind nicht durch das Blut eines Engels oder einer Person erkauft. Or the blood of a bull or a goat or a pigeon. Oder eines Stieres oder einer Taube. We were purchased with God's own blood. Wir sind erkauft durch Gottes eigenes Blut. And this is what we call the hypostatic union. Und das nennen wir die hypostatische Union. That Jesus was 100% man. Dass Jesus 100% Mensch war. And yet he was 100% God. Und doch 100% Gott. It's a mystery. Und das ist ein Mysterium, ein Geheimnis. But he gave a riddle in Matthew chapter 22 that the Pharisees could not answer. Und hat ein Rätsel aufgegeben in Matthäus Kapitel 22 und die Pharisäer konnten es nicht lösen. Hey Pharisees. Hey ihr Pharisäer. I got a question for you. Ich habe da eine Frage an euch. Whose son was the Christ? Wessen Sohn ist der Christus? The son of David. Davids Sohn. That's right. Das stimmt. I got another question for you. Ich habe noch eine Frage. If he was David's son, wenn er Davids Sohn ist, how come David called him Lord in Psalm 110? Wieso nennt ihn David Herr im Psalm 110? Any answers? Gibt's da irgendwelche Antworten? And the next verse says they dared not ask him another question. Und im nächsten Vers steht, sie trauten sich nicht, ihm weitere Fragen zu stellen. What was the answer to this question? Was war die Antwort auf diese Frage? Wait a minute. The Christ is the great, great, great, great grandson of David. Moment mal, also der Christus wird der Urenkel von David sein. But David called him Lord. Aber David hat ihn Herr genannt. How could David call his great grandchild God? Wie kann David seinen Urgroßenkel Gott nennen? Because his great great great grandchild was the God man. Weil sein Urenkel der Gottmensch war. The son of God, der Sohn Gottes, born of a virgin, von einer Jungfrau geboren. Did not have the blood of Joseph, hatte nicht das Blut Josefs, but was conceived by the Holy Spirit, sondern durch den Heiligen Geist empfangen, and had God's blood. Hatte er Gottes Blut. Whatever that means, was immer das bedeuten mag, I don't know, ich weiß es nicht. But that's what it says. Aber das ist das, was geschrieben that ist. The blood that was running through the veins of Jesus Christ, dass das Blut Jesu, das durch ihn geronnen ist, was not connected with any other blood. On the planet. Mit keinem anderen Blut dieses Planeten verbunden war. And when he poured out his blood on that cross, und als er das vergoss am Kreuz, the Bible says it was God's blood. Sagt die Bibel, dass das Gottes Blut war. Do you know what this means for us? Wisst ihr, was das für uns bedeutet? Turn to the last verse and you'll see. Blätter zum letzten Vers und ihr werdet sehen. Hebrews chapter 9, Hebräer Kapitel 9, verse 14. Vers 14. This message to understand this. Um diese Botschaft zu verstehen. And to believe this und sie zu glauben, is the basis of my growth in the church. Das ist die Grundlage für mein Wachstum in der Gemeinde. And with God. Und mit Gott. And look at this last, just one verse. Und schaut euch diesen Vers an, nur ein Vers. Verse 14. Vers 14. How much more then will the blood of Christ, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat. Here it is. Cleanse our consciences. Unser Gewissen reinigen. From dead works, von den toten Werken, so that we may serve the living God. Zu dienen dem lebendigen Gott. You see it there? Seht ihr das hier? Dead works. Die toten Werke. What is a dead work? Was ist ein totes Werk? It means that I am going through the motions of my Christianity. Es bedeutet, dass ich durch die Momente meines Christentums gehe. But I'm not really fellowshipping with a living God. Aber ich habe nicht wirklich Gemeinschaft mit einem lebendigen Gott. I can't say that I spoke with the Lord this morning. Ich kann nicht sagen, dass ich heute mit dem Herrn gesprochen hätte. I can't say that God gave me wisdom yesterday. Ich kann nicht behaupten, dass Gott mir gestern Weisheit geschenkt hat. I can't say that I was comforted with the comfort of God. Ich kann nicht sagen, dass ich mit dem Trost Gottes getröstet wurde. I don't really know if I'm walking with a living God. Ich weiß nicht, ob ich wirklich mit einem lebendigen Gott gehe. I'm just kind of following the crowd. Ich gehe einfach nur so mit der Menge mit. Wir singen diese Lieder miteinander. Kauft ihr eine Bibel? Okay, ich habe eine Bibel gekauft. Okay, ihr wollt, dass ich sage, dass Jesus Gottes Sohn ist? Okay, das mache ich. Okay, ich werde ein Christ sein. Das ist auch gut für meine Kinder. Ich gehe einfach so mit. What do you want me to do? Was soll ich machen? Want me to do something in the church? I'll do it. Soll ich irgendwas in der Gemeinde mithelfen? Mache ich. But it's dead. Aber das ist tot. It's not the result of walking with a living God. Aber das ist nicht das Ergebnis, mit dem lebendigen Gott zu gehen. Why? Warum? The only way into his presence. Der einzige Weg in seine Gegenwart. Is to pray. Ist zu beten. Based on the blood of his son. Und dieses Gebet basiert auf dem Blut seines Sohnes. The only way to cleanse the cup. Die einzige Möglichkeit, den Becher zu reinigen, is through the blood of God. Ist durch das Blut Gottes. God's own blood. Gottes eigenes Blut. Lord, Herr, I feel uneasy today. Ich fühle mich heute nicht so wohl. Taxi drivers, teachers at school. Die Taxifahrer, die Lehrer in der Schule. My mom got me so mad. Meine Mutter hat mich so aufgeregt. I feel undone. Ich fühle mich irgendwie aufgelöst. Lord, cleanse me, please. Herr, reinige mich bitte. Wash me in the blood. Wasch mich im Blut. I feel so unclean. Ich fühle mich so schmutzig. I reacted, I know. Ich habe negativ reagiert, ich weiß. Ich bin stolz. Cleanse me. Reinige mich. I'm helpless, hopeless, please. Ich bin also hilflos und hoffnungslos. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut Jesu Christi. Your son. Deines Sohnes. This is where it all begins. Da beginnt alles. Right there. Genau dort. And then by faith. Und dann im Glauben. To expect God to speak. Erwarten, dass Gott zu mir spricht. And not to doubt. Und nicht zweifeln. And to walk with him. Und mit ihm zu gehen. Through his word. Durch sein Wort. And suddenly I am serving. Und plötzlich diene ich. The living God. Dem lebendigen Gott. How do I know he's alive? Woher weiß ich, dass er lebendig ist? Because I talked with him this morning. Weil ich heute Morgen mit ihm gesprochen habe. How do I know my Redeemer lives? Wie weiß ich, dass mein Erlöser lebt? I just had lunch with him. Ich habe gerade mit ihm Mittag gegessen. That's how I know. Daher weiß ich. I had coffee with him 2 hours ago. Und wir haben Kaffee getrunken vor 2 Stunden. I mean, I was the only one drinking, but he was there. Ich war zwar der Einzige, der Kaffee getrunken hat, aber er war dort. I asked him questions and he answered me. Und ich habe ihm Fragen gestellt und er hat mir Antworten gegeben. I serve a living God. Ich diene einem lebendigen Gott. And the only way that we have access to this living God. Und der einzige Weg, durch den wir Zugang haben zu einem lebendigen Gott, is through the daily application of the blood of his son. Ist durch die tägliche Anwendung des Blutes seines Sohnes. You know, we all probably have computers. Wir haben wahrscheinlich alle einen Computer. We all have these firewalls. Wir alle haben diese Firewalls. To keep viruses out of our domain. Um die Viren aus unserem Computer fernzuhalten. The domain. Die Domain. But that's a Bible word. Aber Domain ist eigentlich ein biblisches Wort. The domain of God. Die Domäne Gottes. God has a domain. Gott hat auch eine Domäne. It's called heaven. Nennt sich Himmel. And nothing gets in. He's got an incredible virus, a firewall. Und er hat eine unglaubliche Firewall. Like nothing gets in there. Da kommt wirklich nichts hinein. That is absolutely not checked. Das nicht geprüft wurde. Or that is not calibrated for heaven. Oder das nicht irgendwie für den Himmel kalibriert ist. Right? This is called the holiness of God. Das nennt sich die Heiligkeit Gottes. And in Psalm 97, verse 2, His throne is founded on His holiness. Und in Psalm 97, 2 steht, dass sein Thron gegründet ist auf Heiligkeit. He's got a firewall up. Er hat so eine Firewall eingezogen. And the only thing that can calibrate me to heaven. Und das Einzige, was mich kalibrieren kann so that für den Himmel, firewall will say, you may enter. Dass diese Firewall sagt, du darfst durch. Is the blood of his son. Ist das Blut seines Sohnes. It's the only thing. Die einzige Sache. And because the blood of his son, his own blood was shed. Und wegen des Blutes seines Sohnes, das Vergießen seines Blutes. He has given me his righteousness. Hat mir seine Gerechtigkeit I'm gegeben. I'm going to close in 1 minute now. Ich möchte in einer Minute abschließen. Can you imagine when we get there? Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir dort ankommen? We can't even sin there. Wir können dort nicht einmal sündigen. We don't know what sin is anymore. Wir werden nicht mehr wissen, was Sünde bedeutet. We are so consumed with righteousness. It's like wir sind so eingenommen von Gerechtigkeit. Like, it's just there. Sie ist einfach da. God's everywhere. Gottes Gerechtigkeit überall. In this. Und wir sind einfach mittendrin. And how did we get in this domain? Wie sind wir eigentlich in diese Domain gekommen? Like we can touch God. Wir können Gott angreifen. And not be disintegrated. Und lösen uns nicht auf in kleinste Teilchen. Don't touch God, you'll see what happens. Berühr Gott bloß nicht. Ich muss es aber. We can touch him. Wir können ihn angreifen. And we think, how can I touch God? Und wir denken uns, wie könnte ich Gott berühren? I'm looking into the eyes of God the Father. Ich schaue in die Augen des Vaters. And I'm still alive. Und ich lebe noch. Yes, you were calibrated. Ja, du wurdest kalibriert. You were given his righteousness as a robe. Seine Gerechtigkeit wurde dir als Mantel gegeben. We can only somehow talk about this until we get there. Wir können einfach nur darüber reden, bis wir mal wirklich dort sind. When we're there. Aber wenn wir dort sind. People think this is unbelievable. Wir denken, das ist unglaublich. And then we will slowly begin to realize, und dann werden wir ganz langsam verstehen, what the Bible was talking about. Wovon die Bibel die ganze Zeit who gesprochen we actually hat. Were. Wer wir eigentlich waren. Like it says in 1 John 3, also im 1. Johannes 3 zum Beispiel. When he comes back, wenn er wiederkommt, then we're gonna realize who we are. Dann werden wir wissen, wer wir sind. The children, die Kinder of God. Gottes. God the Father. Gott der Vater. Child. Und ich bin das Kind. We will be so much like God. Wir werden Gott so ähnlich sein. That the angels will maybe be tempted to worship us. Dass die Engel vielleicht versucht werden, uns anzubeten. The reason they won't is because they saw us on the earth. Der Grund, warum sie es nicht tun, ist, weil sie uns die ganze Zeit auf der Erde schon gesehen haben. No. No, you are not God. Nein, also you du look bist very nicht Gott. Much like him, du siehst ihm sehr ähnlich, are not God. Aber du bist nicht Gott. You are his children. Du bist sein Kind in, Christ. In Christus. Jesus was the Son of God. Christus war der Sohn Gottes. We have historical documents. Wir haben historische Dokumente. And even more than that, und darüber hinaus noch we have a personal experience. Haben wir persönliche Erfahrungen. He changed my life. Er hat mein Leben verändert. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, pray tonight, wir beten heute Abend and ask you, Lord, to und bitten dich, open our eyes, dass du unsere Augen öffnest, that we would walk with you, the living God, dass wir mit dir gehen mögen that we als would lebendigen be more Gott, and more honest, dass wir ehrlicher werden as the days go by, jeden Tag mehr, honest about our pride, ehrlicher, was unseren Stolz betrifft, about our insecurities, über unsere Unsicherheiten, jealousy, unsere Eifersüchteleien, all the little things inside, all die kleinen Dinge, die sich im Inneren abspielen, we deny, die wir verleugnen, that separate us from you, und die uns von dir trennen. I pray, Lord, that as a church, ich bitte, Herr, dass wir als Gemeinde, that the blood of Christ would cleanse us, dass das Blut Christi uns reinigt, that we would be the church of the clean cup, dass wir die Gemeinde des gereinigten Gefäßes sein, walking in the power of the Spirit, im Geist, in der Kraft des Geistes maybe gehen. You're here tonight, und vielleicht bist du hier heute Abend, you've never received Christ, und hast Christus noch nie angenommen. If you die tonight, wenn du heute Abend sterben würdest, where will you go? Wo würdest du hingehen? Pray with me. Bitte einfach say, mit God mir. In heaven, sag Gott im Himmel, wash me, wasche mich, cleanse me, reinige mich, receive me as your child, empfang mich als dein Kind. Please forgive me. Bitte vergib mir. I ask that in Jesus' name. Ich bitte das in Jesu Namen. Your son. Deines Sohnes. Amen. Amen.